Deutschlandfunk. Tag für Tag. Die Fans von Game of Thrones fiebern dem 17. Juli entgegen. Dann startet die 7. Staffel der amerikanischen Fernsehserie. Millionen Menschen werden sich anschauen, wie es weitergeht in dieser Fantasy-Welt mit komplexer Handlung und vielen Protagonisten, die Allianzen schmieden und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Auch Götter spielen bei Game of Thrones eine Rolle und die religiöse Welt ist in dieser Serie durchaus vielschichtig, wie Christian Röther beschreibt. Die Welt von Game of Thrones erinnert an das europäische Mittelalter, garniert mit einigen Fabelwesen und ein bisschen Magie. Ein wesentliches Merkmal von Büchern und Fernsehserie: es gibt Dutzende Hauptcharaktere. Immer wieder kommen neue Helden dazu, auch Antihelden, andere werden ermordet. Handlung und Figuren sind außergewöhnlich komplex. Das macht für die Fans einen großen Reiz aus. Nach all den Jahren fühle ich mich noch immer wie eine Außenseiterin, wenn ich hierher komme. Du hast 5 nördliche Kinder. Du bist keine Außenseiterin. Ich frage mich, ob die alten Götter es auch so sehen. Deine Götter machen all die Regeln. Komplex sind in Game of Thrones auch die Religionen. Da wäre zunächst der Glaube an die 7, die vorherrschende Religion. Sie erinnert, zumindest was die äußere Form betrifft, stark an die katholische Kirche des Mittelalters, mit Priestern, Nonnen und prächtigen Sakralbauten. Statt der Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gibt es hier die 7-Faltigkeit. George R. R. Martin, Autor des Fantasy-Epos, erklärt die 7 Aspekte des von ihm geschaffenen Gottes. Es gibt 3 männliche Aspekte, den Vater, den Krieger und den Schmied. Es gibt 3 weibliche Aspekte, die Mutter, die Jungfrau und die alte Frau. Der 7. Aspekt ist der Fremde. Er ist weder männlich noch weiblich und repräsentiert das Unbekannte und den Tod. So Martin im offiziellen YouTube-Kanal von Game of Thrones. Neben der Dreifaltigkeit bedient er sich noch bei anderen Elementen des Christentums. Eine Art Wikingervolk etwa verehrt den ertrunkenen Gott, samt einer Radikalisierung der christlichen Taufe. When you're young, almost as a baptismal rite, they actually drown you and then you're brought back. Junge Menschen werden also in dieser Fantasiereligion erst im Meer ertränkt und dann wiederbelebt. Und eine Auferstehung von den Toten gibt es auch. Einer der Helden von Game of Thrones wird am Ende der 5. Staffel ermordet. Doch zu Beginn der 6. Staffel gelingt es einer Priesterin, den Toten wieder zum Leben zu erwecken. Deutet das darauf hin, dass dieser Mann, mehr soll hier nicht verraten werden, dass er in der Serie der Heiland ist, der Retter der Welt? Noch ist die Geschichte nicht zu Ende erzählt. George R. R. Martin lässt sich also ausgiebig vom Christentum inspirieren, aber er bedient sich auch bei anderen religiösen Traditionen. Seine alten Götter des Waldes erinnern an vorchristliche europäische Glaubenswelten, bei denen die Natur im Mittelpunkt stand. Die alten Götter sind die Götter der Bäume, Steine und Berge. Es gab keine Kirchen, Tempel oder Priester. Die alten Götter des Waldes werden von einigen Charakteren in Game of Thrones weiter verehrt, obwohl sie offiziell vom Glauben an die 7 ersetzt wurden. Eine Gesellschaft im religiösen Umbruch also. Das erinnert daran, wie das Christentum in Europa andere Religionen verdrängte, jedoch nie komplett auslöschte. Eine weitere Religion findet in Game of Thrones immer mehr Anhänger. Der Glaube an den Herrn des Lichts. Als Feuergott ringt er mit der Dunkelheit. Martin wurde dazu von dualistischen Religionen inspiriert, wie er in einem New Yorker Kulturzentrum erklärte. The religion of the Lord of Light is based in part on a couple of the dualist religions that actually existed in our world. One of them, the Zoroastrian. Yeah, whatever that is. Yes. And the other one, the Ein schwieriges Wort. Der Erfinder der Serie bezieht sich also auf den Zoroastrismus. Außerdem sei er durch die Katara inspiriert worden, auch Albigenser genannt. Eine christliche Bewegung des späten Mittelalters, die vor allem im Süden Frankreichs auftrat und brutal niedergeschlagen wurde. Nicht nur hier wird deutlich. Der Fantasy-Autor George R. R. Martin kennt sich offenbar aus in der Geschichte der Religionen und er weiß das kreativ zu nutzen. bleibt die Frage, warum werden die Religionen in Game of Thrones gerade auf diese Weise präsentiert? Der US-Amerikaner Martin stammt aus einer katholischen Familie und sieht die Religion sehr kritisch, wie er in einer Dokumentation von Arte erzählte. Ich wurde katholisch erzogen, aber glaubte nie wirklich daran. Wir sollen uns an diese Gesetze halten, weil ein unsichtbarer Typ im Himmel das gesagt hat. Wie kann ein intelligenter Mensch nur an so etwas glauben? Und so lässt sich Martins Fantasiereligion, der Glaube an die Sieben, deuten als eine Abrechnung mit dem Christentum. Denn der Glaube an die Sieben ist in der Serie völlig wirkungslos. Ich wurde im Licht der Sieben benannt, wie auch mein Vater und dessen Vater vor ihm. Warum willst du den Göttern deines Vaters und deines Hauses abschwören? Die Sieben haben meine Gebete nie erhört. Vielleicht tun es die alten Götter. Andere Religionen sind in Game of Thrones deutlich wirkmächtiger. Es gibt Visionen und magische Verwandlungen, die offenbar mit den alten Göttern des Waldes in Verbindung stehen. Und die Auferweckung von den Toten durch eine Priesterin des Herrn des Lichts. Die Religionen der Minderheiten sind also mächtiger als die Staatsreligion. Das lässt sich als Kritik am Christentum lesen. Es wäre dann eine Religion, die, verbündet mit der weltlichen Macht, trotz ihrer Heilsbotschaft keine bessere Welt geschaffen hat. In Game of Thrones wenden sich einige Figuren deshalb lieber gleich an die Götter unterschiedlicher Religionen. Ich schwöre es, Milord, bei den alten Göttern und den neuen. Patchwork-Religionen lassen grüßen. Die Serie spielt an auf die religiöse Beliebigkeit des modernen Menschen. Doch es gibt auch Radikale und Extremisten, die die Religion vermeintlich rein halten wollen, im echten Leben wie in Game of Thrones. Der hohe Spatz übernimmt die Macht im Glauben an die Sieben. Er etabliert eine Art Inquisition. Barfüßige Bettelmönche setzen ihre strenge Moral gewaltsam durch. So droht der hohe Spatz der weltlichen Macht gefährlich zu werden. In Game of Thrones können reale Regierungen und Despoten etwas lernen. Wer sich mit Extremisten verbündet, kann leicht selbst untergehen. Die Hauptcharaktere in Game of Thrones sind nicht von religiösen Motiven geleitet. Dennoch müssen sie sich ständig mit Religionen auseinandersetzen. Verhandelt wird der Urkonflikt zwischen religiösem und säkularem. Eine Erkenntnis der Fernsehserie passt deshalb auch auf unsere moderne, scheinbar säkulare Welt. Die Religionen wurden durch weltliche Gesetze gebändigt. Viele Menschen distanzieren sich vom Glauben. Trotzdem verteidigt das Religiöse hartnäckig seine Macht. Die Rolle der Religionen in der Fernsehserie Game of Thrones. Christian Röther hat sich für uns vor den Fernseher gesetzt.